Wir wollen uns nicht wirklich an einer neuen Deutung versuchen, möchten nur das eine oder andere betonen. Die Bilderwelten passen bestens zu unseren Ausführungen über den neuen Animismus. An den Höhlenwänden wird die überwältigende Fülle der Nichtmenschen dargestellt, genauer gesagt, versammelt. Wir haben es erwähnt. Die Höhlen fungierten vor allem als Orte, die im Jahreslauf aufgesucht wurden. Sie dienten als Treffpunkt und Austauschort mehrerer Gruppen. Wie teils noch bis heute erhaltene Fußspuren zeigen, wurden hier Feste gefeiert und Rituale begangen. Wenn aber die Menschen damals in einem Kontinuum einer umfassenden Gemeinschaft mit den nichtmenschlichen Personen lebten und äußerst bedacht waren, die Beziehungen zu diesen zu wahren, dann nimmt es nicht Wunder, dass auch die Tiere in den Höhlen versammelt wurden. Und auch nicht, dass Menschen kaum abgebildet wurden. Denn die Menschen waren ja rein physisch vor Ort. Die mussten nicht noch gemalt werden. Die Bilder verwandeln die Höhlen in einen Kosmos, in dem Menschen und Nichtmenschen zusammenfinden. In dem Menschen und Tiere, aber auch Geister sich austauschten, Rituale stattfanden, Feste feierten. Hier vollzog sich Gemeinschaft. Und die Tiere lebten. Darüber staunten die Höhlenforscher am meisten, wie lebensecht die Tiere, die Herden im Licht der Lampen erschienen. Wie erst mussten sie vom flackernden Spiel der Flammen, von Fackeln oder Lagerfeuern animiert worden sein. Dazu passt, dass die Künstler die Tiere oft mit äußerstem Geschick platzierten, so dass sie als Relief plastisch aus der Wand treten und einen echten Körper zu erhalten scheinen. Und die Platzierungen zeigen, es galt, jeden dramatischen Effekt auszunutzen. Felsvorsprünge, Ritzen, Klüfte wurden in die Bildgestaltung einbezogen. Die Tiere bevölkern tatsächlich die Höhlen und erwecken sie zum Leben. Erstaunt notierten Forscher, dass sich auch an den entlegensten Orten Malereien fanden, also auch dort, wo sie niemals von Menschen gesehen wurden. Aber so überraschend ist das nicht. Die Höhlen wurden bis in den letzten Winkel mit Leben gefüllt, vertraut gemacht, indem man dort nahe Personen platzierte, Verbündete. Wer weiß, wer von dort nahte. Und nicht alle Wesen waren wie Menschen aufs Licht angewiesen. Denkbar auch, dass die Menschen damals die Spuren der Geister markieren wollten, dass sie das Unsichtbare sichtbar machten, indem sie eine an eine Bisonschulter erinnernde Felsausbuchtung gleich in ein ganzes Tier verwandelten.